Schöne Freude sind wieder das Leben. Die Bäume tanzen im Wind. Die Sonne, der Mond und die Erde sind so zueinander bestimmt. Löst dich schon, Menschheit, von Bildern im Sohn liegt geistiges Brot. Und löst dich schon von irdischem Reichtum, denn dieser ist zum Tod. Es gibt Recht und Gerechtigkeit, doch die Sünde folgt uns vorweg. Der Herr ist gnädig und bricht nicht den Stab, so ist uns vorausgesagt. Angst und Freude wechseln den Tag. In der schlaflosen Nacht ist der Irrtum besiegt. Im Erwachen geht er von mir. Komm und lass uns beten und hoffen und tanzen, so jubilieren. Der König der Könige ist unser Gott. Die Flucher werden verlieren. In Liebe ist Leben, das bringt viel Frucht. Erlöse uns, Herr, aus unserer Sucht. Das Antlitz der Sonne hat geistige Wurzeln und er strahlt viel heller als wir. Bis alles klingt, wie es nun schwingt, die Ordnung beginnt mit dem Tag, der ist hell, und sprudelt die Quelle, die alles Leben ins Leben formt. Die Lieder der Freude sind Lieder des Lebens. Die Sonne, der Mond und die Erde sind so zueinander bestimmt.